Kundgabe 2863. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.08.1943. Liebe und Gnade und Lenkung im freien Willen. In jeder Phase des Erdenlebens lenkt euch mein Wille und meine Gnade strömt euch unaufhaltsam zu. Denn eure Verkörperung auf Erden in jeder Form ist eine Gnade, die ich euch gewähre, um euch zu helfen, aus der Tiefe wieder zur Höhe zu gelangen. Ihr habt durch eigenen Willen euch der Kraft und Stärke beraubt und konntet somit nur in der Tiefe weilen, in der Finsternis, wo Kraftlosigkeit und Unwissenheit euch zu unfreien Geschöpfen werden ließ, denen ihre Existenz nun qualvoll zum Bewusstsein kam. Und aus diesem unvollkommenen Zustand will ich euch befreien, weil meine Liebe noch immer euch gilt, die ihr euch freiwillig von mir zu trennen versuchtet. Und darum gebe ich euch die Möglichkeit, wieder zur Höhe zu gelangen, indem ich euch, Kraft meines Willens, einen Weg gehen lasse, der die Entfernung von mir wieder verringert, wenngleich es endlose Zeiten dauert, bis ihr euer Ziel erreicht habt. Dennoch müsstet ihr eine jede Aufstiegsmöglichkeit als Gnade erkennen, denn ihr selbst, das heißt, euer eigener Wille hat den Weg nach unten eingeschlagen, nach der Tiefe, aus der meine Liebe euch wieder zurückführen will. Und da euer Wille euch völlige Unkenntnis und geistige Finsternis eintrug, seid ihr auch unfähig, aus eigenem Antrieb zur Höhe zurückzukehren. Und deshalb habe ich euch ganz erfasst und meinem Willen wieder unterstellt, bis ihr die Fähigkeit wieder erlanget, im freien Willen diesen Höherentwicklungsgang fortzusetzen und eure Freiwerdung, eure einstige Vollkommenheit wieder anzustreben. Meine Liebe und Gnade erbarmet sich eurer Schwäche und führet euch wieder dem Licht entgegen im endlos langen Erdengang. Doch dann muss ich euch wieder die Freiheit eures Willens geben, auf dass ihr eure letzte Erdenlebensprobe ablegen könnt, wo ich euch zwar ungemessen meine Gnade zur Verfügung stelle, ihr aber euch frei entscheiden müsstet, ob ihr diese Gnade annehmen, unverwerten oder ungenützt lassen wollt. Scheinbar zieht sich nun mein Wille von euch zurück, doch immer noch lenke ich euren Lebenslauf so, dass er euch die höchsten geistigen Erfolge eintragen kann, so ihr den Willen habt zur Höhe, denn diesen zwinge ich nicht. Ich lasse euch vollste Freiheit, gestalte aber euer Erdenleben so, dass ihr mich immer und überall erkennen könnt. Und meine Liebe und Gnade führet euch, so ihr mir keinen Widerstand entgegensetzet. Denn ich will, dass ihr wieder zu dem werdet, was ihr waret von Anbeginn. Amen.